Deutschlandradio-Kultur, Sie hören die Lesart und jetzt freuen Sie sich mit uns auf John Burnside, den Schriftsteller aus Schottland. Ein Jahr lang war der Romancier und Lyriker in Berlin Gast des Deutsch-Akademischen Austauschdienstes und er hat in dieser Zeit nicht nur einen Roman fertiggestellt, sondern auch eine lyrische Klanginstallation erarbeitet und da wird man ein mächtiges Summen hören. Bee Myths. Bienenmythen, so der Titel. John Burnside war bei uns im Studio und ich habe ihn als erstes gefragt, wie denn sein lyrisches Interesse für Bienen überhaupt geweckt wurde. Well, I began working many years ago with an artist in England called Amy Shelton, who's Also das fing eigentlich schon an mit einer britischen Künstlerin, Amy Shelton, die jetzt auch in der Ausstellung übrigens mit dabei sein wird. Und wir haben uns einfach nach Metaphern gefragt, die man mit Bienen verbindet. Man verbindet mit ihnen Geschäftigkeit, aber eben auch eine ganze Industrie. Und dann gibt es all diese falschen Mythen, die man mit Bienen verbindet. Beispielsweise, was jetzt die Königin anbelangt. Eigentlich tut die nichts anderes, als ihr Leben lang anderen Bienen das Leben zu schenken, die ist wie so eine Gebärmaschine, wie in einem Gefängnis eingesperrt. Stellt man sich so eine Queen vor, eine Königin? Und dann gibt es natürlich eben auch Dinge, die sich mittlerweile verändert haben. Und ich rede jetzt von der Zeit, bevor die Bienenkolonien wirklich in Gefahr geraten sind. Da haben wir uns schon mit der ganzen Mentalität von Bienen auseinandergesetzt. Und jetzt ist es natürlich unglaublich dringend geworden, weil in Europa, aber vor allen Dingen in den USA, Bienenstämme wirklich vor dem Aussterben sind und dramatisch bedroht sind. Die immense Bedeutung des Bienensterbens für den gesamten Planeten, die wird ja schon seit längerem beschworen, nicht nur von Wissenschaftlern. Es gibt Filme, Umweltorganisationen machen mobil. Douglas Copeland hat einen ganzen wütenden Roman darüber geschrieben. Trotzdem bleibt die öffentliche Reaktion ja gering. Irgendwie scheint es uns doch nicht so richtig zu kratzen. Wie erklären Sie sich eigentlich diese Apathie, Mr. Burnside? Ja, there is apathy. And I don't know why, because obviously bees are essential. Naja, es ist eigentlich diese Apathie, die existiert. Und warum gibt es diese Apathie? Dabei sind Bienen doch wirklich lebensnotwendig für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft, für die Produktion von Früchten. Und mich interessieren aber nicht nur die Folgen für die Umwelt, sondern ich beschäftige mich auch sehr mit all diesen Pestiziden, die da zum Einsatz kommen. Und ich finde, man muss da einfach sehr vorsichtig sein. Und selbst wenn das Minidosen sind, werden diese Pestizide doch erst einmal absorbiert und man nimmt den Bienen den Honig weg und gibt ihnen dafür für so einen Zuckerersatz, aber damit nimmt man den Bienen eben auch ihren Schutz weg, ihre Nährstoffe weg. Das ist so, als würde man den Babys die Muttermilch wegnehmen und das nur noch durch Supermarktprodukte ersetzen. Das Immunsystem wäre definitiv geschwächt und so ist es mit den Bienen auch. Die bekommen Chemikalien, die bekommen Ersatz, aber sie bekommen die Nährwerte des Honigs nicht mehr. But they're not getting the nutrients from the honey, because we're taking the honey so much. They're not getting the nutrients to protect them, the hive. In einem Gedicht dieses Bienenzyklus von Ihnen jetzt, da nennen Sie, Mr. Burnside, die Bienen die geheimen Wächter unserer Welt, the secret guardians of our world. Worüber wachen denn diese Wächter Ihrer Meinung nach oder auch nach der Meinung des Dichters? Well, you know, bees all through history, in all cultures, bees have had some kind of significance in terms of myth. In terms of song, in terms of poetry. Also die Bienen, die sind einfach auch sehr, sehr wichtig für all unsere Mythen, für alle Geschichten, die wir erzählen, für die Poesie, für Lieder, für Musik. Und selbst in Gesellschaften und Kulturen, die sich mehr auf die moderne Wissenschaft konzentrieren, ist die Bedeutung von den Bienen unumstritten für die Umwelt, für das Gleichgewicht der Natur. Und oft nehmen wir die Bienen gar nicht wahr. Sie sind diese ja fast unsichtbaren Wächter, die da im Hintergrund dafür sorgen, dass alles irgendwie funktioniert. Aber stellen Sie sich doch mal bitte eine Welt ohne Bienen vor. Das wäre eine Welt ohne Äpfel, das wäre eine Welt ohne Früchte, es wäre eine Welt ohne Blumen. Man würde auf eine Hochzeit gehen und könnte keine Blumen mehr schenken. Und das ist es, was man mit Bienen eben alles verbindet. Diese Mythen, die Musik und auch natürlich das Geschichtenerzählen. They're essential to how we live our lives. They're essential to our mythology, our storytelling, our poetry, our music. Sie hatten in Ihrer Lyrik schon früh ein Faible für Natur, speziell auch Tiergedichte. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Well, of course, actually, it was very strange, because when I first started writing poetry, It was considered very, you know, naive. Naja, das ist schon seltsam. Als ich damit anfing, mit dieser Form des Gedichteschreibens, dieser Form der Poesie, ja, da wurde ich so ein bisschen als naiv belächelt. Jemand, der Naturgedichte schreibt, über Tiere, über Blumen. Ja, man hielt das ja für Frauenpoesie des 19. Jahrhunderts. Und als ich dann mal mit einem Kollegen in einer Radiosendung auftrat, der eben auch diese sogenannten Naturgedichte schrieb, haben wir eigentlich klar gemacht, wir schreiben keine Naturgedichte, wir sind keine Naturpoeten, sondern uns geht es um Umwelt, uns geht es um Gärtnerei, uns geht es um Landwirtschaft. Und wir reden hier wirklich von den frühen 1990er Jahren, wo das eben noch belächelt wurde, was ich getan habe. Aber es ist wirklich so, dass so vieles für Poeten, für Künstler und für Wissenschaftler klar ist, was vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie wichtig Vögel beispielsweise sind oder gewisse Insekten und wie notwendig sie auch für uns sind, für unseren Lebensalltag. Und ohne gewisse Vögel würde alles verloren sein, wirklich alles. Wie gehen beim Schriftsteller John Burnside eigentlich Lyrik und Prosa zusammen? Sie sind für ihre Romane berühmt, haben gerade einen neuen vollendet. Schweigt während der Prosaarbeit der Dichter in ihnen oder ist es umgekehrt? Sometimes the poet and novelist are working at the same time, but the methods are so different. I remember when I used to work in the computer industry. Nun, manchmal arbeitet der Dichter und der Schriftsteller auch zur gleichen Zeit. Die Methoden sind einfach so unterschiedlich. Ich stamme ja ursprünglich aus der Computerbranche und als ich da noch tätig war, habe ich mir irgendwann gesagt, ich muss jetzt auch mal den anderen Teil meines Gehirns beschäftigen und da bot sich dann einfach die Poesie an und dann habe ich wirklich nur einen Stift genommen und ein Papier. Und ich hatte dieses Bild aus Dr. Zhivago vor Augen, wo Omar Sharif, der die Hauptrolle spielt, an einem Tisch sitzt, nur mit Papier in der Schneelandschaft, draußen heulen die Wölfe. Das Problem war nur, im Nebenzimmer schlief Julie Christie. Und dann habe ich mich immer gesagt, wie kann man Poesie schreiben, wenn im Nebenzimmer Julie Christie schläft? Auf jeden Fall habe ich das lange mit Poesieschreiben assoziiert, dieses Bild des einsamen Schriftstellers eben in einer Schneelandschaft mit heulenden Wölfen und dann hoffentlich vielleicht auch noch mit Julie Christie im Nebenraum. Aber es hat für mich nicht funktioniert, so Poesie zu schreiben. Und ich habe dann gemerkt, dass wenn ich spazieren gegangen bin in Schottland oder in Italien, dass Dinge in den Kopf kam und die Dinge, die ich mir merken konnte, die vielleicht auch eine Musikalität hatten, dass man sie sich merkt, die verdienten es dann aufgeschrieben zu werden. Und so funktioniert für mich der Prozess des Gedichteschreibens. Wenn ich einen Roman schreibe oder eine Erzählung, dann ist es ein ganz anderer Prozess. Da schreibt man zwei, drei Sätze, dann streicht man die ein, zwei Sätze wieder, schreibt sie neu, ist mit drei, vier Wörtern nicht einverstanden. Es ist ein ganz anderer Arbeitsprozess, der aber dazu führt, weil beide Prozesse so unterschiedlich sind, dass man beides eigentlich gleichzeitig machen kann. Und es ist dann ziemlich klar, was was ist. Oh, I don't know what I am. Am I a poem or a story? Every idea I have knows what it wants to be. Jetzt haben Sie es selbst schon erwähnt, Mr. Burnside, diesen Punkt, der Journalisten an ihrer beruflichen Vita immer interessiert, nämlich ihre professionellen PC-Kenntnisse. Nach ihrem Studium in Cambridge haben Sie bis 1996 in der IT-Branche gearbeitet, als Softwareentwickler, erst mit 31 dann professionell auf die Literatur umgesattelt. Ich habe mich gefragt, ob die Computerwelt nicht auch den Lyriker Burnside fasziniert und vielleicht inspirieren müsste. Sind 0 und 1 nicht auch tolle poetische Chiffren? I think less so for a poet actually than the prose writer. Also ich würde sagen, es hat weniger den Dichter in mir inspiriert als den Storyteller, als den Geschichtenerzähler. Und mein großes Vorbild, Philip K. Dick, der hat es ja wirklich geschafft, ganz tolle Geschichten zu erzählen, die wirklich prophetisch sind, die etwas über unsere Zukunft aussagen und die moralische Fragen aufwerfen über unsere Identität als Menschen, unsere Beziehung zu Software. Und Blade Runner, die Verfilmung davon, hat ja nur einen Teil dieser moralischen Fragen wirklich touchiert, weil ein Teil des Problems ist ja wirklich, können wir als Menschen Mutanten lieben oder lieben wir eigentlich nicht immer Mutanten? Or do we not always love a simulacrum? This is an interesting question. John Burnside, wir lassen Sie nicht gehen ohne ein Gedicht. Wir wollen eins hören im Original aus dem Bienenmythen. Zyklus, a transformation myth, Verwandlungsmythos heißt es. Bitte schön. A transformation myth. The gods have no use for trinkets. They lie down in the dark till summer comes, then steal from yard to yard while we are busy eating or making love behind closed doors. Bear shapes, rat shapes, shapes we must have seen in nightmares. And now and then, those voices in the hall, a low hum, like the murmurous exchange of strangers in the fog a mile away. Best of the ones that drift in from the fields, with thumbprints of dust in their fur, like hieroglyphs for some lost verb the living have forgotten. The wind that used to run through here for miles. The last of the blackberries, darkening, sweet as molasses. Best are the ones that drift in from the fields. Die Besten sind die, die von den Feldern herfinden. Das sind die Bienen für John Burnside. Ihn haben wir gehört mit dem Verwandlungsmythos in his own voice. Danke, John Burnside, dass Sie bei uns waren. Thanks for coming. Thank you. Und bei unserem Gespräch hat uns Jörg Taschmann geholfen. Dank auch ihm. Die Ausstellung Bienenmythen wird morgen um 19 Uhr in der DAAD-Galerie in Berlin eröffnet. Und die Schau ist dann noch bis zum 5. September zu sehen.